zamatan. Franzose matan. Скажите, дядя, ведь недаром Москва спалённая пожаром. Franzose matan. Franzose matan. Скажите, дядя, ведь недаром Москва спалённая пожаром. Franzose matan. Akzeptiert dein und auch jeden Glauben. Stell dir vor, es gäbe keine Grenzen mehr. Keine Kriege, Kasernen wären menschenleer. Stell dir vor, in deinem Kalender gibt's einen neuen Feiertag. Der XX, Abschaffung des Freimarks. Stell dir vor, du könntest glauben, was die Zeitung schreibt. Menschen sagen, was sie wollen, sind wirklich meinungsfrei. Stell dir vor, die Welt nicht gespalten durch Klassen. Keine Polizei, keine Waffen halten die Massen. Stell dir vor, die Welt nicht gespalten durch Klassen. Keine Wasserwerfer halten die Massen. Stell dir vor, die Welt nicht gespalten durch Klassen. Keine Polizei, keine Waffen halten die Massen. Stell dir vor, komm, stell dir vor, komm, stell dir vor, komm, stell dir vor. Akzeptiert dein und auch jeden Glauben. Stell dir vor, es gäbe keine Grenzen mehr. Keine Kriege, Kasernen wären menschenleer. Stell dir vor, in deinem Kalender gibt's einen neuen Feiertag. Der XX, Abschaffung des Freimarks. Stell dir vor, du könntest glauben, was die Zeitung schreibt. Menschen sagen, was sie wollen, sind wirklich meinungsfrei. Stell dir vor, die Welt nicht gespalten durch Klassen. Keine Polizei, keine Waffen halten die Massen. Stell dir vor, die Welt nicht gespalten durch Klassen. Keine Wasserwerfer halten die Massen. Stell dir vor, die Welt nicht gespalten durch Klassen. Keine Polizei, keine Waffen halten die Massen. Stell dir vor, komm, stell dir vor, komm, stell dir vor, komm, stell dir vor.